Vorpsella ist nach der Wende nicht unbedingt verwöhnt worden. Das war eine Region, die 40 Jahre zu DDR-Zeiten abgeschnitten war von der Entwicklung. Eine Region, die im Sperrgebiet lag und eigentlich keinerlei positive Entwicklung in den Zeiten der DDR genommen hat. Und nach der Wende hat sich dieser Zustand nicht verändert. Es ging weiter bergab, es wurden Betriebe geschlossen, es wurde abgerissen. Es ist eigentlich ein Drama zu sehen, was da passiert. Und das Haus des Volkes war 1900, also in den 20er Jahren, ein Zentrum der Kultur, ein Zentrum der Industrie hier in Probstzella, also ein kulturelles Zentrum, will ich mal sagen. Und es ist dem Industriellen Franz Itting zu verdanken, dass Probstzella mit dem Haus des Volkes einen neuen Weg eingeschlagen hat. Es ist zu einem Zentrum geworden und es hat sich positiv entwickelt. Und dieses Haus des Volkes haben wir immer als Kristallisationspunkt der Kultur, des gesellschaftlichen Lebens hier in Probstzella empfunden und also haben nach der Wende gehofft, dass dieser Kristallisationspunkt auch wieder das wird, was er ursprünglich mal war, ein Motor der Entwicklung für Probstzella. Und das ist nicht so eingetreten und dann haben wir das eben selbst in die Hand genommen. Und Zugehörigkeit des Haus des Volkes an der klassischen Moderne, an dem, was wir heute an moderner Architektur sehen, das ist schon faszinierend. Und das hat man in den 60er, 70er, 80er Jahren, in der Zeit der DDR, nicht wahrgenommen und auch nicht gewusst. Das ist erst in den letzten 10 Jahren interessant geworden. Und das Bauhaus in Deutschland gewinnt ja immer mehr an Bedeutung und es wird einem immer mehr bewusst, dass die ganze moderne Architektur, die wir heute in der Welt sehen, ihren Ursprung in den paar Leuten die im Bauhaus angefangen haben, etwas anderes zu machen, sich diesen modernen Baustrukturen, diesen modernen Formen anzunehmen. Das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren erst gesehen haben und die für mich ganz interessant ist.